So, dann darf ich Herrn Kollegen Jansen bitten, uns seinen Vortrag zu beginnen. Ja. Meine Damen und Herren, um die Mitte des 15. Jahrhunderts gab die niederrheinische Stadt Wesel bei der juristischen Fakultät in Köln zwei Gutachten in Auftrag, die Klarheit schaffen sollten, über das von der Stadt beanspruchte Recht, Statuten zu erlassen. Bei dem einen Gutachten ging es um die Frage, ob die Stadt mit Statuten auch in Bereiche eingreifen dürfe, in denen ihr durch stadtherrliche Privilegierung nicht ausdrücklich ein selbstständiger Handlungs- und Entscheidungsspielraum eingeräumt war. Qualem potestatem oppidani habeant, statuendo in suo oppido, ubi non apparet di aliquo privilegio, beziehungsweise in zeitgenössischer niederdeutscher Übersetzung, die Ihnen wie niederländisch klingen wird, oft ein stat ook hebbe macht, wat nies into setten over er borger in punten of dingen, da sie kein Privilegien afheben van euren Herren. Das zweite Gutachten beschäftigte sich mit der Frage, ob Rat und Bürgerschaft der Stadt trotz bestehender Übereinkunft mit dem Stadtherrn ohne seine ausdrückliche Zustimmung keine neuen Statuten erlassen zu dürfen, gleichwohl miteinander strafbewehrte Vereinbarungen treffen könnten, die den Rechten des Stadtherrn keinen Abbruch täten, sondern lediglich ihre eigenen Angelegenheiten zu Nutz und Frommen der Stadtgemeinde betreffen. Die gelehrten Gutachter, zwei Legum Doctoris und ein Doctor Utriusque Juris, handelten die gestellten Probleme im Rahmen der Statutentheorie mit reichlichen Rückgriffen und Zitaten aus Baldus, Bartolus und anderen Zelebritäten ab und erkannten der Stadt ein an der Bewahrung des innerstädtischen Friedens sowie am allgemeinen Nutzen orientiertes und in dieser Hinsicht unbeschränktes Statutarrecht zu. Als wesentliches Argument wurde die dem Stadtmagistrat übertragene Cura rei publicae et boni communis angeführt, die das Recht, den Bürgern mit deren Zustimmung entsprechende Verhaltensnormen aufzuerlegen und mit Straffestsetzungen gegen Übertreter zu versehen, zwangsläufig einschließe. Etwas schwierig war die Beweisführung insofern, als die Jurisdictio, als deren Annex das Gesetzgebungsrecht durchweg verstanden und ausgelegt wurde, in diesem Falle eindeutig beim Stadt- und Landesherrn lag und deshalb auf die Pflicht des Magistrats zur Bewahrung des Gemeinwohls abgestellt werden musste. Der gerichtsherrlichen Position des Stadtherrn kam man schließlich auch dadurch entgegen, dass man den Unterschied zwischen den an die Gerichtsgewalt gebundenen Statuta und den durch Vereinbarungen innerhalb der Kommunität zustande gekommenen Conventionis betonte. Differentia enim videtur magna inter statuta et conventionis. Zwar wurde in der deutschen Übersetzung Conventio mit Averdracht gleich Übereinkommen wiedergegeben, doch kam die Definition von Conventio als Regelung, die auf der freiwilligen Selbstverpflichtung der Adressaten beruhte, den ursprünglichen deutschen Begriffen für das, was später lateinisch als Statuta bezeichnet wurde, nämlich Willkür und Einung, sehr nahe. In Wesel hat man beide Gutachten im Originalwortlaut wie Übersetzung säuberlich in eines der vielen Stadtrechts- und Statutenbücher geschrieben, wie sie in den klebischen Städten seit dem 15. Jahrhundert üppig ins Kraut schossen. Sie bieten einen willkommenen Einstieg in unser Thema. Zum einen sind die Probleme, um die es geht, theoretisch so zugespitzt formuliert und auf den Punkt gebracht, wie sonst nur selten zu finden, wobei sich die rechtsgelehrten abstrakten Erörterungen nicht auf konstruierte Fälle, sondern auf sehr konkrete Sachverhalte beziehen. Zum anderen gibt das Nebeneinander einer lateinischen und einer deutschen Version Anlass und Gelegenheit, sich mit terminologischen Problemen auseinanderzusetzen, die es besonders auf dem Gebiet der spätmittelalterlichen Gesetzgebung in Deutschland in Fülle gibt. Denn die angeführte gelehrte Unterscheidung zwischen Statutum und Conventio findet in der Sprache der Alltagsquellen keineswegs einen ebenso klaren und deutlichen Reflex. Vielmehr begegnet hier innerhalb des mit der Satzung oder Fixierung von Rechts- und Verhaltensnormen verbundenen Wort- und Begriffsfeldes ein scheinbar ungeregeltes Durcheinander. Wir wissen nicht konkret, aus welchem Anlass die Stadt Wesel die beiden Rechtsgutachten eingeholt hat. Dass ein solcher Anlass bestanden haben muss, dürfte schon deshalb anzunehmen sein, weil gutes Geld gewiss nicht nur zur Befriedigung juristischer Wissbegierde ausgegeben wurde. Wahrscheinlich handelte es sich um einen akuten oder drohenden Konflikt mit dem Landes- und Stadtherrn, dem Herzog von Kleve. Und diese Auseinandersetzung konnte wohl nur darin ihre Ursache haben, dass die Herzöge seit den 30er Jahren des 15. Jahrhunderts als einige der ersten deutschen Territorialfürsten eine bemerkenswerte legislatorische Aktivität zu entfalten begannen. Dabei müssen sie das Statutarrecht ihrer Städte, insbesondere der größten und mächtigsten Stadt, nämlich eben Wesel, wenigstens zeitweise und unter bestimmten Konstellationen als Konkurrenz und als Beschränkung der eigenen Gesetzgebungsgewalt empfunden und nach Möglichkeiten ausgeschaut haben, dem städtischen Satzungsrecht Restriktionen anzulegen. Als Instrumente zur Verwirklichung solcher Absichten dienten ihnen vermutlich die legistisch und kanonistisch geschulten Rechtsgelehrten, die seit dem Ende der 20er Jahre des 15. Jahrhunderts im fürstlich-klevischen Rat zu finden waren. So wird es auch verständlich, warum die Stadt Wesel zur Abwehr solcher Angriffe nicht Hilfe bei ihrem Oberhof, den Schöffen von Dortmund, sondern bei der Universität Köln suchte. Die Auseinandersetzung musste mit römisch-rechtlichen Argumenten ausgefochten werden. Die Gutachten sind also entstanden im Zusammenhang mit der sich seit dem 15. Jahrhundert abzeichnenden Konfrontation von städtischer Autonomie mit landesherrlicher Gesetzgebungskompetenz. Dabei vertraten die Städte eine traditionsorientierte, der Landesherr die moderne, innovatorische Position. Die Städte verhielten sich defensiv und verteidigten Rechte, die bislang zwar keineswegs unangefochten waren, die sie doch sicher behauptet hatten, während beim Landesherrn der herkömmliche auf Rechts- und Friedenswahrung und Besitzerweiterung ausgerichtete, also prinzipiell auf Konservierung des Bestehenden angelegte Herrschaftsstil durch einen ungewohnten, auf Egalisierung, Nivellierung, Intensivierung zielenden politischen Aktionismus abgelöst wurde. Wir dürfen wohl voraussetzen, dass in dem hier behandelten niederrheinischen Raum den Städten das Recht, das soziale und wirtschaftliche Leben in der Stadt durch Normen zu regeln, seit den Anfängen der Gemeindebildung bzw. von der Stadtrechtsverleihung an als selbstverständlich zugebilligt war. Die frühesten einschlägigen Zeugnisse sprechen von den Statuta quae vulgarita einingen et cur nuncumpantur wie von einer alten, längst bekannten Einrichtung. Die Stadterhebungsurkunde von Emmerich am äußersten Niederrhein aus dem Jahre 1233 lässt das Recht in minoribus articulis et causis Statuten zu erlassen, sogar als ein mit dem Bürgerstatus konstitutiv verbundenes Gewohnheitsrecht erscheinen. Inter se civis sua statuta stature consueverunt, quod vilcor sive burcor appellatur. Wenn im 14. Jahrhundert dann die Satzungskompetenz der Städte zum Gegenstand von Verhandlungen zwischen Stadt und Stadtherr wurde, so ging es dabei niemals darum, diese Kompetenz grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern um eine Definition und Abgrenzung der Regelung, sondern um eine Definition und Abgrenzung der einer Regelung durch die Bürgerschaft zugänglichen Minora von den der stadtherrlichen Entscheidung vorbehaltenen Majora Articula. Ein Weistum des Jahres 1375 über die Rechte des Erzbischofs in der Stadt Köln, das allerdings nur die Ansprüche des erzbischöflichen Stadtherrn, nicht die realen Gegebenheiten in der tatsächlich freien Stadt wiedergibt, erklärt, dass alle Gebot und Verbot zu Kölne in der Stadt dem Erzbischof und seinem Erzstift zugehören, fährt dann aber fort, also doch, dass der Stadtmagistrat muggen gebirden, verbirden, setzen und entsetzen von alme feilen kaufe, in von Satzungen der Städte um gemein Beste, erst von all das herkommen ist. Ähnlich wählt auch noch das eingangs vorgestellte Gutachten für Wesel seine Beispiele für die trotz des herrschaftlichen Zustimmungsvorbehalts freie Satzungskompetenz der Stadt. Oppidum possit facere statuta concernentia sua negotia inter se pro conservatione boni publici. Jetzt kommen die Beispiele. Ut quod res talis vendantur tali precio, vel quod nemo post certam huram ambulet in plateis denocte. Es waren also Fragen der innerstädtischen Ordnung, Sicherheit und Versorgung, die vom landesherrlichen Standpunkt aus den Minores causae zugerechnet wurden. Und sie machten in der Tat die Felder aus, auf denen die städtische Satzungsgewalt überall am intensivsten gewirkt hat. Diese Zurechnung ist verständlich, wenn man bedenkt, dass hiervon die Stellung des Stadtherrn als Inhaber der Jurisdictio am wenigsten berührt wurde. Freilich haben allgemein gehaltene und nur exemplarisch ausgeführte Definitionen und Zuordnungen dieser Art ihre Tücken. Denn im konkreten Fall konnte man leicht verschiedener Meinung darüber sein, ob ein Statut dem gemeinen Wohl diente oder ob die Belange des Stadtherrn nicht doch berührt wurden. Zur Einschränkung der städtischen Satzungskompetenz brauchbarer als eine Teilung der zu regelnden Materien in causae majores und causae minores, war deshalb die permanente Kontrolle der städtischen Gesetzgebung durch eine Bindung jedes neuen Statuts an die Zustimmung des Stadtherrn. Das hatte 1308 der Graf von Kleve der Stadt Wesel gegenüber in Form eines Verbots durchgesetzt. Keine nova statuta sine nostra speciali licentia. Das hatten die Kölner Erzbischöfe gegenüber der Stadt Neuss in Form eines Gunsterweises erreicht. Statuta per nostros cultetus et per scabinos officiatus et magistros civium fiant communita. Diese als Konzession formulierte Festschreibung einer Beteiligung des zuständigen landesherrlichen Amtsträgers an der Satzung von Choren wurde später auch auf klevischer Seite in den relativ wenigen Fällen gewählt, wo das Statutarrecht überhaupt Gegenstand herrscherlicher Privilegien für die Städte geworden ist. Die meisten Städte waren allerdings so klein, dass man diesem Thema schon deshalb keine Aufmerksamkeit zu schenken brauchte, weil es für ausgebreitete statutarische Regelungen weder ein Bedürfnis noch eine Notwendigkeit gab und dementsprechend von dort ausgehende mögliche Beeinträchtigungen der Stadtherrschaft nicht zu befürchten waren. Im Gegensatz zu den Kölner Erzbischöfen, die von den Emolumenta, die wegen Verstößen gegen die städtischen Statuten eingenommen wurden, die Hälfte für sich beanspruchten, überließ der Graf bzw. später Herzog von Kleve diese nicht geringen Einnahmen ganz seinen Städten und gab damit zu erkennen, dass es keine finanziellen Interessen waren, die für ihn hier eine Rolle spielten. Welche Bedeutung die Geldstrafen hatten, mit denen die Beachtung der städtischen Statuten erzwungen werden sollten, geht im Übrigen nicht nur daraus hervor, dass die Berechtigung zu einer solchen Straffestsetzung theoretisch angefochten wurde, sondern vor allem daraus, dass die deutschen Begriffe für Statutum, Chore und Gesette, also Willkür und Gesetz, mehr noch als den Inhalt der Regelung, die für die Übertretung festgesetzte Strafe meinen. Das in den niederrheinischen Städten belegte Amt des Chormeisters, der die Lebensmittelpolizei ausübte, hat von eben dieser finanziellen Bedeutungskomponente des Begriffes oder der Begriffe seinen Namen. Wir können festhalten, dass die im 14. Jahrhundert bezeugten oder zu erschließenden Querelen um das städtische Satzungsrecht Auseinandersetzungen zwischen Stadtherrn und Bürgerschaft waren, bei denen es um dies jeweils besondere und von Stadt zu Stadt verschiedene Verhältnis ging. Einen Machtkampf zwischen der nach weitgehender Eigenständigkeit und Selbstbestimmung strebenden Kommune und der um eine Behauptung und Stabilisierung ihrer dominanten Stellung ringenden Stadtherrschaft. Stadtherr zu sein bedeutete in erster Linie, die Gerichtsherrschaft in der Stadt mit allen daraus fließenden Rechten auszuüben. Darunter spielte das Recht auf Gebot und Verbot insofern eine entscheidende Rolle, als es die Kompetenz unter Strafandrohungen Anordnungen zu erlassen, ausdrücklich für den Stadtherrn reklamierte und insofern mit dem kommunalen Willkürrecht kollidierte. So gehörte es 1359 zu den gravierenden Streitpunkten zwischen dem Erzbischof von Köln und seiner Stadt Andernach, dass die dortigen Bürger Herrschaft und Gericht des Erzbischofs dadurch gekränkt hätten, dass sie nüwe Gesetze in Gebot gemacht hätten und dat Chure ent Wedde upgesatt, obwohl das Gebot und Satzungsrecht in der Stadt allein dem Erzbischof zustehe. Das war gewiss ein extremer Standpunkt. Er deutet aber an, dass es immer dann zwangsläufig zu Konflikten kommen musste, wenn beider Rechte sich nicht, wie zunächst wohl üblich, auf unterschiedliche Regelungsmaterien erstreckten, sondern mit den gleichen Gegenständen befassten. Mit anderen Worten, wenn etwa städtische Statuten mit Auswirkungen über die Stadtmauern hinaus in das Prozess- und Privatrecht eingriffen oder wenn der Stadtherr als Landesherr sich für Preis- und Lohnfestsetzungen zu engagieren begann. Als vorläufiges Ergebnis dieser Auseinandersetzungen begegnet in den Städten ein doppeltes Gebotsrecht, wie es uns für Neuss und für Kleve ausdrücklich bezeugt ist, wo die Bürger sowohl dem Richter als dem Vertreter des Landesherrn wie auch den Bürgermeistern als Repräsentanten der Stadt zu Gebote standen. Dieser Kompromiss verlangte für den Fall, dass diese Gebote sich nicht in Einklang bringen ließen, nach einer Festlegung der Rangfolge ihrer Verbindlichkeit. Das Gutachten von ca. 1450 für Wesel, von dem eingangs die Rede war, äußerte sich dazu eindeutig in dem Sinne, dass das Gebot der Stadt ein Minusimperium sei, das ist ein mindere Gebot, dann einen Herrentor hört, und bereitete in dieser Hinsicht die spätere Unterscheidung von Gesetz und Satzung vor, die in den Quellen noch des 16. Jahrhunderts sprachlich, begrifflich nicht zu finden ist. Wahrscheinlich hingen die Streitigkeiten um das städtische Statutarrecht, wie sie uns vereinzelt für das 14. Jahrhundert bezeugt sind, aufs Engste zusammen mit dem endgültigen Sieg der Ratsverfassung in allen niederrheinischen Städten, was zweifellos zur Stärkung kommunaler Unabhängigkeit und kommunalen Selbstbewusstseins geführt hat. Andererseits begünstigte diese Verfassungsform den Verfall der Bürgergemeinde in eine schmale Schicht aktiv am Stadtregiment beteiligter Bürger, das allmählich obrigkeitliches Gepräge und Selbstverständnis annahm, und einerseits in die Masse der Bürgerschaft, die infolge der Aushöhlung genossenschaftlich-gemeindlicher Mitsprache und Mitentscheidungsrechte immer mehr zum bloßen Objekt obrigkeitlicher Maßnahmen zu werden drohte. Von dieser Entwicklung mit betroffen war auch das städtische Satzungsrecht, von dem immer unklarer wurde, wer es tatsächlich ausübte. Die Bürgergemeinde insgesamt in Form genossenschaftlicher Selbstverpflichtung oder der Stadtmagistrat in Form des an die Bürgergemeinde adressierten Rechtsgebots. Eine Durchmusterung der Quellen ergibt, dass beide Formen nebeneinander begegnen, was einer Erklärung bedarf. Es ist deshalb notwendig, auf die Statuten der niederrheinischen Städte etwas genauer einzugehen, und zwar im Hinblick auf ihre Verbreitung, ihre Überlieferung, ihr Zustandekommen, ihr Verhältnis zu anderen Stadtrechtsquellen und ihre Akzeptanz bei den betroffenen Bürgern und nicht zuletzt einen Blick auf ihren Inhalt zu werfen. Zunächst aber einige historische Informationen vorab. Am Ende des 15. Jahrhunderts gab es im Herzogtum Kleve 24 Städte. Es gehörte damit zu den städtereichsten deutschen Territorien. Am Anfang des 16. Jahrhunderts lebten mehr als die Hälfte der klevischen Untertanen in Städten, beziehungsweise besser gesagt in Stadtrechtsorten. Denn 18 dieser 24 Städte hatten weniger als 10 Hektar Siedlungsfläche innerhalb der Mauern und weniger als 1000 Einwohner. Hier konnten keine ernsthaften Konflikte zwischen bürgerlichen Autonomietendenzen und landesherrlicher Dominanz entstehen. Urbanes Leben und Handeln im Rahmen dieser Gebiete fand sich nur in den klevischen sogenannten Hauptstädten, das heißt den bevölkerungsreichsten, steuerkräftigsten und landtagsfähigen Städten. Das waren Wesel, Emmerich, Kleve, Ries, Kalka und Xanten. Dabei zählten die vier letzteren auch nicht mehr als 2000 bis 3000 Bürger. Lediglich Wesel mit 8.000 und Emmerich mit ca. 6.000 Einwohnern stießen in etwas andere Dimensionen vor. Und notwendig ist noch ein Hinweis darauf, dass Xanten und Rees bis 1392 kölnisch und Emmerich bis 1402 geldrisch waren, der Herzog von Kleve die Stadtherrschaft also erst sekundär in einer Zeit des entwickelteren fürstlichen Prestiges und Machtpotenzials erworben hat. Weniger eindrucksvoll sah die Situation im kurkölnischen Niederschift, das heißt im weltlichen Herrschaftsgebiet des Erzbischofs nördlich von Köln aus, auf das wir uns hier beschränken wollen. Um 1500 lagen hier nur 8 Städte, von denen Neuss mit ca. 5000 Einwohnern die größte und außerdem die älteste, wirtschaftskräftigste und verwaltungstechnisch fortgeschrittenste war. Einwohnerzahlen, die um 2000 lagen, dürften noch Kempen und Rheinberg mit ihren ca. 350 Häusern innerhalb des Mauerrings aufgewiesen haben. Alle anderen brachten es auf nicht mehr als ein paar hundert Bürger. Es lebten also um diese Zeit weniger als der fünfte Teil der Bevölkerung des kölnischen Niederstifts in Städten. Statuten des 14. Jahrhunderts und frühere sind nicht erhalten, sind erstmals überliefert in Ratsmemorialbüchern und Bürgerbüchern in Neuss und Wesel aus dieser Zeit. Diese Fixierung markiert deshalb den aus der Sorge um die Bewahrung des authentischen Textes vollzogenen Übergang zur Schriftlichkeit bei der Statutengesetzgebung. Denn da die Satzung von Küren oder Choren, wie man sagen kann, damals mindestens schon ein Jahrhundert praktiziert worden ist, muss es ein längeres vorschriftliches Stadium in der Entwicklung dieser Institution gegeben haben. Die Texte der meisten Statuten haben sich im Zusammenhang mit den Stadtrechtsaufzeichnungen des 15. und 16. Jahrhunderts erhalten, die für viele klebische und kölnische Städte in mehreren aufeinanderfolgenden Redaktionen vorliegen. Diese Kodifikationen, zum größeren Teil wohl bloße Kompilationen, verdanken ihre Entstehung dem Bedürfnis, ein möglichst vollständiges, in sich stimmiges und für die jeweilige Stadt vorteilhaftes Stadtrecht zu sichern. Die städtischen Statuten spielten dabei als Quellen in der Regel nur eine untergeordnete Rolle, weil das Stadtrecht der niederrheinischen Städte vornehmlich Privilegienrecht war. Das heißt formal auf Gunsterweisen von Seiten des Stadtherrn, realiter auf ausgehandelten vertraglichen Vereinbarungen zwischen diesem und der Stadt beruhte. Hinter Privilegien und Handfesten, was dasselbe ist, rangierte das alte Herkommen, das materiell zu einem guten Teil mit einem dem Sachsenspiegel nahestehenden Landrecht übereinstimmte. Am Eingang der zweiten Version des Klever Stadtrechtsbuch aus der Mitte des 15. Jahrhunderts sind die einzelnen Quellen, aus denen sich das geltende Stadtrecht speiste, nach der Rangfolge sehr schön zusammengestellt worden. Uten Privilegien in Handfesten, int gode alde gewohnten, int fort Ordinantien und Konstitutien, also die unsere Voralteren mit wahrhaftiger Schriften und Konden an uns bracht und geladen haben. Es ist begreiflich, dass bei dieser Intention und Arbeitsweise nur eine immer kleiner werdende Auswahl alterungsresistenter Statuten von Redaktion zu Redaktion transportiert wurde. Das am Schluss nur ein relativ schmales Korpus an Statuten für die einzelnen Städte überliefert ist. Man muss schließlich berücksichtigen, dass es bei der Masse der Gesette, Gebade, Koren und Broken, wie es im Klever Stadtrechtsbuch heißt, ums lebensmittelpolizeiliche Vorschriften, Preisfestsetzungen, Steuer- und Akzisetaxen und dergleichen, also um aktuelle Verwaltungsmaßnahmen ging, die den stets wechselnden Gegebenheiten angepasst werden mussten und ihrer Natur nach nicht auf eine längerfristige Geltung angelegt waren. Sie waren es vor allem, deren wegen der Änderungsvorbehalt schon früh den Charakter eines konstitutiven Merkmals für die städtischen Statuten angenommen hat. Diese Feststellung soll überleiten zu einigen Bemerkungen über die Textgestalt, in der sich die Statuten darbieten, und über die darin verwendete Begrifflichkeit. In den Neusser Statuten des 14. Jahrhunderts ist die Rede von Stature, Concordare et Stature, Stature et Ordinare. Eine Zwischenbemerkung, die Statuten sind bis ungefähr um 1400 alle lateinisch verfasst. Dann dringt ganz urplötzlich die deutsche Sprache ein, was andererseits wieder voraussetzt, dass die lateinischen Statuten sozusagen eingedeutscht werden mussten, wenn die Masse der Bürgerschaft sie verstehen wollte. Es wird im Übrigen dann mit erstaunlicher Konsequenz das Commune bonum oppidi nusiensis bemüht und häufig ein aufwendig formulierter Änderungsvorbehalt angefügt. Hier dürfte zweifelsohne ein juristisch versierter Stadtschreiber am Werk gewesen sein, der den autoritativen Gebotscharakter der Statuten betonte. Denn das auf den Typ der Einung, der Willkür hindeutende Verbum concordare bezog sich lediglich auf die Willensbildung innerhalb des Stadtmagistrats, deren Ergebnis dann der Bürgerschaft als obrigkeitliches Gebot entgegentrat. Concordaverunt inter se scabini et consules et statuerunt. Diese Kombination von Vereinbarung und Gesetz begegnet auch anderswo und zu späterer Zeit. Wir erinnern uns, dass in dem eingangs erwähnten Gutachten aus der Mitte des 15. Jahrhunderts mit Avadracht Übereinkommen der Terminus conventio übersetzt worden ist, während Statutum mit Gesette, Gesetz, wiedergegeben wurde. Im Gegensatz zu den Gepflogenheiten im Wesel, wo die meisten Statuten avadragen wurden, concordare, spricht das Klever Stadtrechtsbuch in diesem Zusammenhang bevorzugt von Gesetzen und Geboten, constitutie et gesat, von Gebieten und Verbieten, von Ordinieren und Sitten. Das hängt zweifellos mit der Beteiligung der Bürgergemeinde am Zustandekommen der Statuten zusammen. Und in Wesel wurde die Gemeinde vergleichsweise häufig, wie es heißt, mit der Glocken zusammengerufen, um einem Statut die Zustimmung zu geben, das nach dem in der Stadt geltenden Sprachgebrauch dann als Plebiscitum von dem auf bloßen Magistratsbeschluss beruhenden Statutum abgehoben und unterschieden wurde. Ein solches Plebiszit kam dem ursprünglichen Begriff der Willkür sehr nahe und deckte sich mit der Vorstellung der Conventio, mit der in dem einen Rechtsgutachten operiert wurde. Dass man in Wesel zwischen beiden Formen städtischer Gesetze hinsichtlich ihrer Rechtsqualität und dem Grad ihrer Verbindlichkeit tatsächlich einen Unterschied gemacht hat, belegt eine 1464 zwischen dem Stadtmagistrat und Gemeindevertretern erzielte Verständigung über die zentralen Punkte von Stadtrecht und Stadtverfassung. Darin heißt es, item alle Avadrachten gleich Statuta, der man mit der Glocken aber kommen ist, So der Stadtsbug in Halden, Salman Strack Halden, sonderenig Indracht, darin zu marken, oft darin zu geschehen laten. Die unbedingte Gehorsamspflicht wurde also auf die Plebiscita, und zwar die an authentischer Stelle schriftlich festgehaltenen und überlieferten Plebiscita, beschränkt. Ganz anders das Kleverstadtbuch. Dort wird sofort am Anfang verkündet, dass der städtische Magistrat das Recht habe, selbstständig Assisen, Chore in Gebade zu setten, Butenrade auf Todon der gemeinere Bürger. Das aus einer solchen quasi-hoheitlichen Position heraus erlassenen Statuten einer besonders nachdrücklichen Einschärfung bedurften, leuchtet ein. Das überall zu beobachtende Bemühen der städtischen Magistrate, ihren Statuten Gehorsam zu verschaffen und sie gegen Kritik zu schützen, belegt, wie bös es oftmals mit ihrer Akzeptanz innerhalb der Bürgerschaft bestellt gewesen sein muss. Nicht von ungefähr zählen einige im Weseler Stadtrechtsbuch eingetragene Anleitungen zu einem ehrbaren bürgerlichen Leben die Befolgung der Statuten zu den vornehmsten Bürgerpflichten und Tugenden. Das Recht Halden allgeliken, Wahl den Armen als den Riken, fast du Halden ör Statuten, und den Quadden werpen Ute, das heißt den bösen Bürger aus der Stadt zu weisen, betrove sie in ören Heere, das ist der Alder Wiesel Lehre. Im kurkölnischen Tempen war eine entsprechende Verpflichtung sogar als Klausel in den Bürgereid eingefügt worden, demzufolge der Neubürger schwören musste, der Stadt Recht helfen Halden, in der Stadt Gebade Halden. Welche Formulierung nebenbei bemerkt, andeutet, dass man damals und dort noch einen Unterschied zwischen dem Recht als Berechtigung und dem Gebot als Sollensnorm empfand. Die Schwierigkeiten, die Befolgung der Statuten bei der Bürgerschaft durchzusetzen, hing ohne Frage mit den unterschiedlichen Auffassungen über ihre Rechtsnatur und Legitimation zusammen. Wenn nie Statuten von Bürgermeister in Rat mit Vollbord des Volkes gesetzt wurden, so das Gutachten für Wesel von ca. 1450, so konnte es keinen Zweifel an ihrem Vereinbarungs-, am Einungscharakter geben, der eine Identität von Beteiligten und Betroffenen stiftete. War es aber ausschließlich Sache des Magistrats, Choren und Gebade der Stadt zu setzen, nahm das Statut de facto den Charakter eines obrigkeitlichen Rechtsgebots an. Den Betroffenen dürften in diesem Falle die Subtilitäten der Repräsentationstheorie, wie sie in einem Gutachten für Duisburg von 1437 herangezogen wurden, kaum das Gefühl genommen haben, fremdbestimmte Objekte obrigkeitlichen Zwanges zu sein. Die sich immer mehr ausprägende dichotomische Struktur der Stadtbürgerschaft fand ihren bezeichnenden Ausdruck dann in der gelegentlichen Verwendung des Begriffs Domini Nostri für die Angehörigen des Stadtmagistrats. In Köln erregte die übliche Selbstbezeichnung der Ratsmitglieder als Herren der Stadt von Köln noch 1425 den Zorn des Erzbischofs, der als Stadtherr diesen Titel ausschließlich für sich reklamierte. Bedenkt man, dass es nur noch eine nominelle Herrschaft war, die er damals in Köln ausübte, wird man ermessen können, wie sehr er und die anderen Stadtherren Anstoß nehmen mussten, wenn sie in den Städten, wo ihre herrschaftliche Position stark war, solchen Formulierungen und dem dahinterstehenden entsprechenden Selbstbewusstsein begegneten. Sie konnten kaum anders, als in den mit Satzungsgewalt ausgestatteten und ein Gebotsrecht ausübenden städtischen Magistraten Konkurrenten und Rivalen zu sehen, als sie im 15. Jahrhundert sich anschickten, ihre jeweils besonderen, spezifischen gerichtsherrlichen Rechte auf Gebot und Verbot zu einem allgemeinen landesfürstlichen Gesetzgebungsrecht zu erhöhen. Ein Ziel dieser legislatorischen Praxis war es ja, die regionalen und lokalen Unterschiede zu verwischen, vor allem die scharf markierten Grenzen zwischen Stadt und Land abzubauen und über die einzelnen Stadt- und Landrechte eine einheitliche Landesordnung zu legen. Materiell inhaltlich konnten die Fürsten sich dabei die Regelungen und Erfahrungen zunutze machen, die ihre Städte seit langem schon im Rahmen des kommunalen Statutarrechts getroffen bzw. gesammelt hatten. Meine Damen und Herren, gestatten Sie, dass ich jetzt den Passus, innerhalb dessen ich auf den Inhalt der Statuten eingehen wollte, überschlage, um die Zeit nicht allzu sehr in Anspruch zu nehmen. Kurz zusammenfassend, vielleicht darf man sagen, wenn man den Inhalt dieser Statuten überblickt, so fällt auf, dass der weitaus größte Teil von ihnen Räume ausfüllt, die Stadt-, Land- oder privilegienrechtlich nicht geregelt waren. Eingriffe in das Prozess- und Privatrecht, vom Strafrecht ganz zu schweigen, waren relativ selten. Und das erklärt, warum es zunächst nur vereinzelt zu Kollisionen zwischen dem herkömmlichen Gewohnheitsrecht, dem Recht stricto sensu und der durch das Statutarrecht etablierten modernen Gesetzesordnung gekommen ist. Das Prozessrecht betreffende Statuten sind eine Ausnahme. Hätte man hier doch die unbestrittene Kompetenz des Stadt-, Landes- und Hochgerichtsherrn in diese Kompetenz eingegriffen. Änderungen in dieser Hinsicht, wenn man sie erstrebte, suchte man einesteils durch neue Privilegierungen zu erreichen, wie es die Stadt Wesel tat, als sie das städtische Ratsgericht als erste Instanz für alle Klagen gegen die Stadt und gegen Weseler Bürger statuierte. Aber wie gesagt, nicht per Statut, sondern eben durch ein Privileg. Andernteils regte man den Landesherrn an, seinerseits entsprechende Verfügungen zu treffen. Auch auf das Gebiet des Privatrechts wagten sich die Städte mit ihrer Statutengesetzgebung nur dann vor, wenn es ihnen im Interesse des Bonum Commune unerlässlich schien. Das gemeine Beste aber bedeutete zunächst im Sinne einer Minimaldefinition die Verminderung des sozialen Konfliktstoffs. Sinn und Funktion der städtischen Statutengesetzgebung bestanden demnach darin, die Aktionsfähigkeit der Stadt zu bewahren und das alltägliche Leben ihrer Bürger durch Verhaltensnormen und verbindliche Handlungsanweisungen zu lenken und zu erleichtern. Notwendig war das deshalb, weil das Alltagsleben in der Stadt im Vergleich zum Umland so intensiv und dicht, so auf Kooperation angelegt und situationsabhängig war und in seinen Abläufen zugleich so kompliziert und variabel, dass die üblichen sozialen Regelungsmechanismen versagten, weil die Erfahrung und die Zeit fehlten, solche Mechanismen in Form von Gewohnheiten auszubilden. Es war die Ausnahmestellung der Stadt in ihrem politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umfeld, in der das städtische Satzungsrecht begründet und durch die es eben legitimiert war. In dem Moment, in dem die Unterschiede zwischen Stadt und Land geringer wurden, die Schwellen zwischen beiden Lebensweisen sich absenkten, der Stadt in der politischen Organisationsform des sich verfestigenden Territorialstaats ein zunächst gleichwertiger, dann überlegener Konkurrent erwuchs, von diesem Moment an kam auch dieser Territorialstaat nicht mehr umhin, seine innere Ordnung und Sicherheit auf dem Wege der Gesetzgebung zu stabilisieren. Peter Moraw hat die Verfassungsentwicklung in Deutschland während des 15. Jahrhunderts als einen Prozess der Verdichtung beschrieben, ein Begriff, der auch hier schon anklang. Verdichtung meint eine zunehmende Verflechtung der Lebensbezüge, einen steigenden Grad von Interdependenzen, eine Tendenz zur Regulierung und Institutionalisierung. Mit anderen Worten, eine allgemeine Angleichung an politische, soziale und wirtschaftliche Verhältnisse, wie sie bisher nur in den mittleren und größeren Städten bestanden hatten. Im Herzogtum Kleve kann man diesen Begriff der Verdichtung sogar durchaus wörtlich nehmen. Die sich bis in das 14. Jahrhundert hinziehenden großen Deichbau- und Entwässerungsarbeiten hatten das nutzbare Land erheblich vermehrt und die bisher auf Siedlungsinseln lebenden Bewohner einander näher gerückt. Ungewohnte Nähe schuf zwar Erleichterung und Sicherheit des Lebens, sie schuf aber auch Probleme. Diese Situation stellt zumindest einen der Gründe dar, aus der sich die früh einsetzende legislatorische Aktivität der Klever Herzöge erklären lässt. Ihre territoriale Gesetzgebungstätigkeit setzte genau in dem Zeitpunkt ein, in dem die klevischen Städte ihre Stadtrechte zu kodifizieren begannen, und man wird dies kaum für einen Zufall halten. Graf bzw. seit 1417 Herzog Adolf von Kleve begann 1415 mit dem Erlass einer Gerichtsordnung für seine rechtsrheinischen Landesteile. Gerichtsordnungen sind der inneren Zielsetzung und Rechtfertigung des spätmittelalterlichen Territorialstaats entsprechend das früheste und vornehmste Thema landesherrlicher Gesetzgebung. Wand gegen Land, weil kein Land, so 1452 der Erzbischof Dietrich II. Von Köln, in Frieden bstan noch gediehen mach, da in sie Gericht entrecht. Es folgte 1431 eine sogenannte Landesordnung für das gesamte Klever Territorium, also recht früh, die in drei Teile zerfiel. Der erste davon regelt das domaniale Güterwesen, der zweite enthält Vorschriften für die Amtsführung der landesherrlichen Beamten, der dritte besteht aus ordnungspolizeilichen Vorschriften und beschäftigt sich mit dem Weitgang des Viehs, dem Wirtshausbesuch der Untersassen, dem verbotenen Würfelspiel und Ähnlichem. Besonders interessant ist eine Bestimmung, die den Gebrauch gleicher Biermaße in der Stadt und dem zu ihr zugehörigen Amt befiehlt und die Preisdifferenz zwischen dem in und außerhalb der Stadt verzapften Bier begrenzt. Interessant deshalb, weil hier eine der vornehmsten Intentionen landesherrlicher Gesetzgebung, die Angleichung der Verhältnisse in allen Teilen des Landes, angedeutet ist. 1437 verhandelte der Herzog deshalb mit seinen Städten über die Einführung eines einheitlichen Maßsystems im ganzen Herzogtum. Wahrscheinlich ohne Erfolg, da ein entsprechendes Gesetz nicht bekannt ist. Das gilt vermutlich auch für eine landesherrliche Ordinantie von Arbeitslohn, Ende Dienst, Ende Waren, die man verkauft. Das heißt also für eine Lohn- und Preistaxe, die für das ganze Land verbindlich sein sollte. Von ihr ist 1441 und 42 in den Stadtrechnungen von Wesel die Rede. Es ist nicht zu verkennen, wie nahe die Thematik dieser Ordinantien, das ist der Terminus technicus für die landesherrlichen Gesetze, wie die Thematik dieser Ordinantien der städtischen Statuten steht. Und kaum zu bezweifeln, dass diese in vielem als Vorbilder gedient haben. Letztlich aber erklärt sich die Ähnlichkeit der Gesetzesinhalte aus der Analogie der zu regelnden Verhältnisse. Begreiflich ist auch, dass in dieser Lage das überkommene städtische Satzungsrecht und das prätendierte landesherrliche Gesetzgebungsrecht in Konflikt kommen mussten. Bei einem Bevölkerungsanteil der Bürgerschaft von mehr als der Hälfte der klevischen Untersassen hätte der Herzog mit einer vorbehaltlosen Anerkennung städtischer Autonomie seine eigenen herrschaftlichen Rechte praktisch aufgegeben. Das wäre der sachlichen Notwendigkeit wie dem fürstlichen Selbstverständnis zuwidergelaufen. Sachliche Notwendigkeit deshalb, weil das Bonum Commune damals tatsächlich die Reduktion traditioneller Vielfalt auf eine zumindest regionale Uniformität verlangte. Eine offene Konfrontation der Rechtspositionen hätte damals noch nichts erbracht. Die fürstliche Dominanz war im 15. Jahrhundert noch nicht so ausgeprägt, dass der Herzog es auf eine gewaltsame Auseinandersetzung hätte ankommen lassen können. Er musste eben versuchen, sich auf dem Verhandlungswege durchzusetzen. Das wurde ihm einmal dadurch erleichtert, dass ihm die Städte nicht mehr einzeln, sondern im Rahmen der landständischen Verfassung als Korporation entgegentraten, was einerseits zwar eine Stärkung ihrer Interessenvertretung bedeutete, andererseits aber voraussetzte, dass die Städte das Beharren auf strikter Autonomie aufgegeben hatten. Der Fürst konnte jetzt mit ihnen als gemeinsamer Landesherr und nicht, wie noch im 14. Jahrhundert, als jeweiliger Stadtherr verhandeln. Und erleichtert wurden die fürstlichen Aktivitäten zugunsten einheitlicher Territorialgesetze, andererseits aber auch durch die Interessen der Städte selbst, die auf eine weiträumige Vereinheitlichung der Rechts- und Verhaltensnormen drängten. Seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts handelten und argumentierten die Städte also weniger städtisch als ständisch, also bereits auf den Territorialstaat hin orientiert. Das Satzungsrecht verteidigten sie deshalb weniger als Ausdruck und Möglichkeit autonomer Selbstregierung, denn als Bestandteil des guten alten Rechts und der guten alten Gewohnheit, an denen festzuhalten, ein Prinzip ständischer Politik war. Erst im 16. Jahrhundert, gedeckt durch eine entsprechende Reichsgesetzgebung, herausgefordert durch die Konfessionalisierung von Glaube und Kirche und gestärkt durch die Verfestigung eines modernen Fürstenethos, gingen die niederrheinischen Landesherren dann zum Erlass von Polizeigesetzen über, ohne danach zu fragen, ob sie den Städten genehm waren. Das hing wohl damit zusammen, dass im deutschen Territorialstaat der Frühneuzeit die Sorge um Sicherheit und Ordnung zunehmend als eine Angelegenheit des Fürsten, nicht der Stände, angesehen wurde und dass gleichzeitig das politische Gewicht der Städte aus einer Reihe von Ursachen deutlich abzunehmen begann. Das konnte so weit gehen, dass der Landesherr wie in Kurköln seinen Städten jeweils eine eigene Polizeiordnung aufoktroyierte, wie zum Beispiel 1546 in Neuss, die dann nichts anderes war als eine lokale Spezifikation der allgemeinen kurkölnischen Polizeiordnung von 1538. Dazu ist es in Kleve zwar nicht gekommen, doch die seit 1525 erlassenen Ordnungen für die Vereinigten Fürstentümer Jülich, Kleve, Mark, Ravensberg lassen erkennen, wie relativ bedeutungslos der Unterschied zwischen Stadt und Land damals bereits geworden war. Hatten sie doch diese Ordnungen das allgemeine Ziel, Unordnungen der Polizien in dato Verstörung und Umstoten unseres hilligen christlichen Glaubens und Religion zu verhüten. die durch die Instabilität der hergebrachten Ordnung verursachte Verwirrung und Disorientierung, sie waren es, die das lenkende Eingreifen der Obrigkeit forderten, denn gerade dabei ging es jetzt um die causae majores, die an den Nerv des politischen und gesellschaftlichen Lebens rührten. Um jene causae majores, die zu regeln das Recht und die Pflicht der Obrigkeit, und zwar der gottgesetzten Hohen, nicht der auf Zeit gewählten Intermediären waren. Zu diesen an die Landesherrschaft gestellten Herausforderungen durch soziale Verdichtung und religiöse Verunsicherung kam seit dem 15. Jahrhundert noch eine weitere Voraussetzung für den Anspruch auf Monopolisierung der territorialen Gesetzgebungsgewalt in den Händen des Landesherrn, ein neues Bewusstsein von fürstlicher Würde und Verantwortung sowie ein neues Herrschaftsethos, das sich zumindest proklamatorisch auf das zeitliche und ewige Wohl der Untertanen ausrichtete. Zugleich verstärkte sich die Überzeugung, dass es nur ein wirksames Mittel gebe, dieses Ziel zu erreichen, nämlich den Zwang. Honestum in vulgo nihil esse nisi coactum. So lautete ein charakteristisches Diktum des 1448 gestorbenen Herzogs Adolf I. von Kleve, das uns einer seiner geistlichen Verehrer überliefert hat. Diese Haltung, die die Untertanen gleichermaßen zu Objekten der Fürsorge wie der Verachtung machte, ist der ideologische Untergrund für die spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Gesetzgebung in den Territorien. Sie nahm deshalb im 16. Jahrhundert eine andere Qualität an, als es das städtische Satzungsrecht der vorhergehenden Zeit besessen hatte. Es ist, etwas geschwollen formuliert, die sozialtheoretische Begründung, die weltanschauliche Überhöhung der fürstlichen Potestas Legislatoria, die den Unterschied zu den Statuten der Städte ausmacht, die ausschließlich funktional bestimmt waren. War dieser Unterschied einmal deutlich markiert und uns ins Bewusstsein der Untertanen gehoben, dann konnte es keine Konflikte mehr zwischen Gesetzen und Satzungen geben, weil der Vorrang des Gesetzes. Tutti chiaro è che il professor Janssen ha trattato un territorio, una zona territoriale, forse se anche se mostri la cartina è anche importante, ma comunque una zona territoriale che è proprio l'opposto, no, di quella di cui ha parlato ieri il professor Ebel. Invece di parlare del nord-est della Germania, parla invece dell'occidente estremo della Germania e centrale, ecco, quindi Niederrhein, intorno a Colonia, per intenderci, no? Quindi questo è molto importante con tutto quello che questo comporta, anche in ordine alla differenza, alla differente funzione che le città e il sistema cittadino svolgono nelle due zone, quindi questo lo dico così come premessa perché mi sembra molto importante. Ecco. Poi per il resto, Janssen è partito da un fatto, insomma, accaduto verso la metà del XV secolo, la città di Wesel chiede due pareri a dei periti, dei giuristi dell'Università di Köln, sul diritto della città di emanare statuti. La risposta dei periti è naturalmente è positiva, ma è positiva in senso anche limitativo, nel senso che loro dicono la città può emanare statuti purché questi statuti riguardino la pace interna della città, quindi problemi di interni alla città in ordine ai conflitti, e riguardino l'utile generale della città. Cioè, in pratica, rimangono esclusi da gli oggetti possibili di statuizione tutti cioè il settore del diritto privato, ad esempio, e degli affari esterni alla città. Il problema è grosso perché naturalmente mostra con evidenza il rapporto di tensione che c'è tra la città e il signore cittadino, cioè il principe territoriale. Perché naturalmente il diritto di far legge tradizionalmente veniva riportato alla jurisdizio che spettava per l'appunto al signore territoriale e non alla città. Giuristi allora dicono che c'è una differenza fra, io non credo di aver capito insomma bene, non so, che bisogna porre in via di diritto una differenza fra statuti e convenziones, ma però questa differenza non si trova nelle fonti precedenti, è una invenzione che fanno loro per riuscire a sostenere la differenza di due potestà legislative diverse, anche se a livelli, appunto, su diversi livelli. Nelle fonti, anzi, ricordo il professor Janssen, c'è una grande commistione fra quelle due, fra statuti e convenzioni, cioè non c'è sempre stato, insomma, un pendolamento, no? Tra questi due tipi di fonte legislativa. Bisogna dunque, poi il professor Janssen è passato a appunto, allora dice qual è il problema, perché la città di Wesel ha il problema di chiedere questi pareri, perché siamo in una fase in cui a metà 300 siamo in una fase in cui sorge, si evidenzia con vigore il conflitto fra la città e la potestà legislativa della città e il principe e la potestà legislativa del principe, e infatti è su questo punto che poi si tornerà alla fine della sua relazione molto bella che dove aveva riaperto, insomma, no? Quindi questo esempio viene portato per dire a metà 300 siamo in un punto. Ah, è naturale. Sì, metà 15 secolo, scusate, certo. A metà 400 siamo in un punto alto, insomma, in un culmine di questo sviluppo, ed è il momento in cui appunto le due realtà, la città e il principe, si confrontano al meglio. Il confronto appunto è fra autonomia cittadina e competenza legislativa del principe territoriale. La città ha un atteggiamento difensivo nei confronti del principe, che in quegli stessi anni, come vedremo poi alla fine, accelera il suo intervento di omologazione legislativa e così via. In questo momento il professor Janssen ha attribuito espressamente alla azione legislativa del principe una funzione modernizzante, mentre attribuisce all'atteggiamento della città, difensivo della città, una funzione conservativa di condizioni di vita più arretrate, insomma, rispetto a quelle che il principe difende. Questo lo voglio dire con molta chiarezza perché è un punto nodale dal punto di l'interpretazione della questione. Poi c'è tutto, naturalmente ci sono anche delle parti del discorso, della relazione di Janssen che è impossibile riassumere perché fattuali, e quindi riportano anche a così una serie di esempi, no, con datazioni, eccetera, e io qui non... Invece il problema è quello di nuovo di vedere fino a che punto è riconosciuto il diritto della città di statuire. Dal 1235, è rigorosamente accertato e riconosciuto il diritto, in modo normale, il diritto della città di legiferare. Però quindi questo qui è un dato di fatto, no? Due secoli dopo sorge il problema, sorge in modo vistoso il problema di definire con precisione, delimitandolo, ponendo proprio dei confini precisi, ecco, di definire questo potere, questa potestà legislativa della città. Ecco. E, secondo professor Janssen, il criterio che si usa per che gli stessi giuristi interpellati propongono per definire la potestà legislativa della città rispetto, come abbiamo visto adesso, alla crescente potere legislativo del principe, il criterio che loro propongono è quello di limitare la potestà legislativa della città ai negozia interna. Ordnung und Sicherheit, quindi sicurezza, ordine e sicurezza. Ordnung und Verordnung, quindi ordine e ordinamento. Queste negozia interna sono anche i minora, sono anche i negozi, ci sono anche gli affari, le questioni di rango e di importanza inferiore dal punto di vista del principe. Insomma. Questo è, mi pare, sempre a metà 400, il punto. Ecco. Bisogna però ricordare che, benché fosse riconosciuto appunto alla città in maniera sicura il diritto di potestà legislativa, era però anche certamente accertato e non discusso fin dal primo 300 il controllo permanente che il principe esercitava, il signore territoriale esercitava, in questo caso il duca di Cleve, sulla legislazione cittadina. Quindi anche questo è un elemento da tenere presente per capire come mai a metà 400 si può arrivare a questa cosa. Un punto, mi pare, se ho capito bene, importante è che è quello che lega, cioè che è quello delle pene pecuniarie, insomma, no? Che sono previste negli stessi statuti per il non rispetto degli statuti stessi. Questo qui è un tema importante perché naturalmente rimanda al problema della giurisdizione, la quale giurisdizione è nelle mani del principe. Quindi indirettamente anche questo dato qui fa vedere come, pur nella libertà e nella potestà legislativa della città, il principe continua a svolgere un ruolo molto importante. Janssen sottolinea che nel mondo tedesco questa componente penal-finanziaria, insomma, è importante e tipica. È una delle componenti più caratterizzanti dello statuto, insomma, dell'istituto statuto. Sto andando troppo piano, però, quindi adesso cedo. Sì, appunto, lo Stadtherr, il signore cittadino, che poi è il principe territoriale, ha questa signoria, questo potere giurisdizionale nella città e se lo tiene ben stretto. Appunto la competenza per le pene è sempre rivendicata dallo Stadtherr. Gli statuti non possono entrare quasi mai né in questioni che regolano i processi, né in la giurisdizione, né in questioni che appunto regolano il diritto privato. A meno che, come vedremo più tardi, per quel che riguarda il diritto privato, non vi siano dei motivi di bonum comune che giustificano l'intervento, quindi sempre in ordine alla prevenzione dell'insorgenza di conflitti all'interno della città. Naturalmente tutta questa vicenda fa vedere come vi siano dei problemi di conflitto, vi siano dei problemi immanenti, sempre presenti, continui problemi di conflitto, possibilità di conflitto fra i due livelli legislativi, quello della città e quello del principe, perché ogni volta che ciascuno dei due interviene in materie che sono dell'altro, si creano problemi di conflitto. Ma non è questo però, come vedremo, il problema cruciale. Vedremo che il problema cruciale in realtà è un altro e va collegato a quel trend di modernizzazione che già da prima Janssen ha attaccato alla figura del principe. Insomma. Comunque, per conclusivamente rispetto a questo punto, vi è il Gutachten per Wesel, per il parere di Wesel, sostanzialmente accertano, insomma, una un minus imperium delle città. Delle città, ecco. Poi dopo c'è, il professor Janssen ha fatto un esame delle varie situazioni per vedere poi chi fosse titolare di questo Satzungsrecht, perché c'è anche la distinzione tra legge e Satzung, potrebbe forse dire ordinanza, non lo so, ma ecco, e provisiones, ecco. Quest'ultima affidata alla città, la legge invece ci pesca. Chi è però titolare all'interno della città di questo diritto di provisione? Dipende, insomma, ci sono, può essere o la comunità dei cittadini o può essere il magistrato cittadino, ecco, vabbè. Un passaggio molto importante che però è sostanzialmente contenuto anche mi pare questo riassunto riguarda il fatto Janssen ci ha fornito una breve descrizione delle città di Kleve e poi anche del Principato di Colonia dal punto di vista insomma come si chiama, non so, sociologico, no? Cioè è impressionante vedere che in realtà per esempio nel Principato di Colonia meno di un quinto della popolazione vive in città, le città sono in realtà piccolissime, qui tornano fuori i discorsi che aveva fatto già il professor Schlosser ripetutamente nei giorni scorsi, le città sono piccolissime, solo le grandi città raggiungono i 1.000 o 2.000 abitanti, quindi è una dimensione insomma che mi ricorda un po' quello che già Chitolini aveva anche osservato, cioè degli statuti rurali o così, questo è un punto secondo me molto importante, no? Questa è importante perché come vedremo, e adesso salto molto perché altrimenti non arrivo più, secondo il professor Janssen l'intervento del principe che intorno a questo periodo qui, metà 400, si fa forte in campo legislativo, è un intervento che si basa anche sulla capacità che il principe esprime di omologare la situazione, le condizioni giuridiche, costituzionali tra città e campagna. Cioè, mi sembra che questo è un punto molto forte, no? La forza che il principe ha e trova di imporsi come principale fonte legislativa è sostanzialmente quella di riuscire a, con un'operazione coraggiosa dal punto di vista politico, a tenere insieme la città e la campagna. Ed è in questa direzione qui di omologazione, su cui poi insiste moltissimo alla fine del suo intervento il professor Janssen, no? Questo che poi lui ha anche citato questa famosa distinzione di Peter Morav, questo tedesca del 400 come processo der Verdichtung, no? Come processo cioè in cui le cose si infittiscono, insomma, e si basa molto su questa dimensione qui della campagna così forte, così fortemente popolata, insomma. Basta, poi dopo naturalmente c'erano in mezzo tante cose, ecco. Da quando cominciano gli statuti, se ho capito bene, i primi statuti sono del XIV secolo, di cui però si tratta di statuti scritti, naturalmente è probabilissimo che almeno per un secolo precedentemente ci fosse stata una fossero esistiti degli statuti in qualche modo non scritti, ma quello che importa è che appunto verso il 400, verso la metà del 400, come dimostra anche questo parere che l'Età di Wesel chiede all'Età di Köln, c'è una operazione di codificazione degli statuti, di compilazione anche, no? Oltre che degli statuti cittadini. C'è un bisogno di assicurare il diritto cittadino il quale il diritto cittadino, come già abbiamo visto ieri, era prevalentemente però fatto per privilegi. il ruolo degli statuti è sostanzialmente secondario. Nell'ambito del diritto cittadino la parte più cospicua è fatta da Pennisi, questo forse ce l'ha spiegato anche il professore quando ha fatto l'intervento. Esatto, che l'aveva detto appunto anche ieri questo professore, cioè il privilegio è la forma obbligata con cui due soggetti di non uguale qualità giuridica devono trattare fra loro, quindi da questo punto di vista. Però insomma, intanto questo è. Poi il professor Jansen ci ha spiegato un po' la forma degli statuti, cioè tutte le cose sulla forma che gli statuti assumono. E poi dopo è venuto fuori molto forte il problema dell'obbedienza e quindi la necessità di trovare da parte del magistrato cittadino. Oppure da parte della stessa comunità di cittadini, perché appunto la forma di statuti potrebbe essere sotto plebiscito oppure sotto forma di decreto del decreto del magistrato, no? C'è sempre però il problema dell'obbedienza, e il problema dell'obbedienza rimanda evidentemente alla forza che lo stesso statuto ha, la legittimazione giuridica che gli statuti di volta in volta hanno. Naturalmente anche lì ci sono problemi, quindi, per quel che riguarda gli statuti, non solo problemi di rapporti fra città e principe territoriale, ma anche problemi, diciamo così, che riguardano la struttura interna della città, che è sempre una struttura dicotomica, in quanto ci sono questi due elementi della rappresentanza e dell'autorità che non sempre vanno d'accordo, insomma, che spesso sono anche in conflitto fra loro. Quindi anche questo è un elemento che concorre a complicare il quadro, insomma. Ecco. Però quello che importava dire è che questo sforzo compilatorio, no? Che le città assumono nella metà del 400 è uno sforzo che risponde in realtà al concomitante sforzo che il principe in quello stesso periodo fa di acquistare il monopolio legislativo, allo scopo di soprattutto, e questo ho insistito molto Jansen, di ridurre le differenze regionali e cittadine e di procedere quindi a un processo di omologazione sull'intero territorio, in modo particolare abbattendo il più possibile le barriere fra città e campagna. Ecco, questo è quindi questo è il punto cruciale. Dopo il professor Jansen ha anche una parte sulla relazione relativa ai contenuti degli statuti, che però ha saltato, ha fatto solo riassunto dicendo che la maggior parte degli statuti copre ambiti che non sono regolati dal diritto territoriale, gli interventi nel diritto privato sono molto rari e si possono giustificare solo, come ho detto prima, interesse del bonum comune, e anche in campo processuale normalmente gli statuti non entrano. In questo campo qui, se si vuole modificare qualche cosa, bisogna normalmente ricorrere al privilegio. Ecco, quindi ottenere nuovi privilegi, ecco, quindi la forma è sempre quella lì. Quindi senso e funzione degli statuti era essenzialmente di garantire in qualche modo l'ambito di azione della città, ma proprio solo al suo interno, e di assicurare la pace interna. Però quando si attenua la differenza tra città e campagna, prevale appunto, come dicevamo prima, il diritto territoriale, e poi alla fine anche lo Stato territoriale. I primi esempi di, come d'altra parte si è già visto anche ieri, insomma, questa origine dello statuto dal punto di vista giurisdizionale, anche l'origine, le prime ordinanze unificanti, le più serie, le prime principali all'inizio del 400, ordinanze territoriali, riguardano i tribunali. È il primo e più importante tema di legislazione territoriale. Già nella prima metà del 400 tuttavia incominciano a apparire anche ordnungen, quindi ordinamenti territoriali sotto forma di ordinanza, ordinamenti territoriali unitari, uno importante diviso in tre parti molto succintamente: la prima parte riguarda i beni demaniali, la seconda gli ufficiali territoriali del Principato territoriale e terzo problemi di polizia. Sui problemi di polizia Soyansen ha insistito un attimo di più perché attraverso quella legislazione di polizia secondo lui si vede molto bene lo sforzo di unificazione che il principe compie, in modo particolare per esempio tentativi di introduzione di un sistema di misura e di pesi unitario sul territorio, esempio della birra, eccetera. Le codificazioni di Wesel da cui eravamo partiti coincidono con questo processo di rafforzamento legislazione del principe, no? Quindi questo qui è un punto insomma di passaggio. Perché in quest'epoca la dominanza del principe, il dominio del principe, la dominanza sua, non era ancora così forte da poter imporre alla città un diritto territoriale in senso proprio. Il principe deve fare ancora i conti con la città fino alla metà del 400 e quindi il processo è bionivoco, insomma, c'è da una parte resistenza e difesa, dall'altra parte tentativo di imposizione, ma facendo i conti l'uno con l'altro, no? Ecco. Allora, il principe tenta di imporsi, le città resistono, ma nel resistere devono anche entrano adagio adagio nella costituzione territoriale. Ecco, allora qui Soyansen ribadisce una cosa che aveva già detto ieri il professor Ebel, che io avevo anche sottolineato particolarmente nella traduzione, e cioè che invece dalla metà del 400, dalla metà del 400 in poi, le città progressivamente argomentano e si comportano in modo sempre meno stetisch, cioè cittadino, e in modo sempre più stendisch, cioè cetuale, cioè come ceto della costituzione del territorio. Quindi questo è veramente il punto nodale della questione. Insomma. Nel 500 questo processo si compie in maniera ancora più ampia, perché nel frattempo c'è anche a fine 400, primo 500, una grossa riorganizzazione della Costituzione imperiale che copre, in qualche misura protegge, fa da sfondo, no? È legittima l'azione dei principi territoriali a porsi nei propri territori come elementi unificanti e propulsivi. E in più c'è naturalmente uno sviluppo, c'è tutto il discorso della riforma e anche della controriforma, insomma, voglio dire della riforma cattolica e di quella protestante, con la crescita di potere, no, la crescita, l'aumento del senso della figura del principe, l'etos principesco, tutte queste cose qui che sappiamo. Fatto sta che l'attività produttiva di Landesordnungen, di ordinanze e di ordinamenti territoriali in 500 diventa sempre maggiore, e sempre minore diventa la preoccupazione che i principi hanno di avere l'accordo delle città. Questo è il punto cruciale, direi. Grazie. Jetzt müssen wir eine Pause machen, glaube ich, ehe wir diskutieren, aber wir müssen diese Pause diesmal beschränken, weil ja heute Vormittag noch Herr Schlosser sprechen soll, also 10 Minuten, die 10 Minuten Pause. Also im Hinblick auf die Zeit und mit Rücksicht auf den zweiten Referenten darf ich Sie eindringlich um kurze Diskussionsbeiträge bitten. Darf ich um Wortmeldungen bitten? Ja, Frau Benediktis. So, wir nehmen einen. Il professor Jansen ha detto, mi sembra molto chiaramente, lo ha ripetuto, che come dire, gli ambiti di intervento degli statuti delle città e quelli della legislazione del Signore sono diversi. anche però detto ogni tanto che ci possono essere, come dire, dei passaggi, no, delle di competenze e di situazioni dall'una all'altro. Io vorrei chiedere se gli risulta che ci siano dei casi in cui siano nati dei conflitti che sono stati portati davanti ai tribunali fra problemi che riguardavano l'applicazione degli statuti delle città e la legislazione territoriale. Die Frage ist, ob gibt es sozusagen eine Auseinandersetzung zwischen Bereiche der Statutarrecht, der städtische Statutarrecht und Bereiche der landesherrliche Gesetzgebung in konkreten Fällen beim Gerichtshof und sowas. Inhaltlich wird man sagen dürfen, dass der landesherrlichen Regelung der ganze Bereich der Gerichtsverhandlung, des Rechtswesens vorbehalten war, während zunächst innerhalb der Städte der eigentlich ordnungspolitische Bereich, wenn man so sagen darf, der Bereich der inneren Ordnung, statutarisch geregelt wurde, jedenfalls so lange, wie der Landesherr daran offenbar kein Interesse hatte, kein Interesse am Eingreifen, solange die Stadt in sich sozusagen funktionierte und ihm die Steuern pünktlich zahlte. Darauf kam es ihm ja im Wesentlichen an. Es war in der Regel so, dass Vergehen gegen die städtischen Statuten vor dem Rat abgehandelt wurden, während also Vergehen gegen die Rechtsordnung ja vor dem städtischen Hochgericht abgehandelt wurden. Dieses städtische Hochgericht war aber ein landesfürstliches Gericht. Der städtische Richter ist sowohl in Kurköln als in Kleve stets vom Landesherrn eingesetzt worden und nicht von der Stadt etwa gewählt oder bestimmt. Es gibt einen sehr interessanten Fall in Kleve des 14. Jahrhunderts bereits, der zeigt, dass beide Bereiche doch miteinander insofern verflochten sind, als der Landesherr, als der Hochrichter der stärkere Richter war. Das heißt also, es wird vorhergesehen im klebischen Stadtrecht, dass das Ratsgericht oder der Rat sich gegen einen widerspenstigen Bürger nicht durchsetzen kann. Nicht? Dann ist bestimmt, dass dann die Sache sozusagen vor das Hochgericht, den landesherrlichen Richter, also gebracht wird, der denn seinerseits sozusagen hilfsweise und offenbar mit den größeren Zwangsmitteln, die damals schon die Territorialstaatsgewalt besaß, eingreifen sollte. Aber eine Trennung wird man so sagen dürfen, also das, was die innere Ordnung der Stadt, das Funktionieren, das Wirtschaftsleben berührt, wird statutarisch geregelt. Und zwar nur deshalb, weil es zunächst den Landesherrn nicht interessiert. In dem Augenblick, wo es ihn zu interessieren beginnt, im 15. Jahrhundert, als er plötzlich sich für Maße, für Kornausfuhren interessiert, dann sozusagen versucht er die Sache landeseinheitlich zu regeln, nicht? Und macht dadurch eigene städtische Satzungen praktisch überflüssig. Wenn er sagt, überall in meinen Städten soll sozusagen das Brot für so und so viel verkauft werden, dann ist der Stadt die Möglichkeit genommen, sozusagen hier mit Statuten einzugreifen und einer sozusagen ihre Kompetenz oder der Gegenstand ihrer Statutengesetzgebung ist jetzt sozusagen vom Landesherrn, wenn man will, usurpiert worden. Ich habe Frau de Benedictis etwas anders verstanden. Sie fragten vielleicht nach einem Kompetenzkonflikt zwischen Landesherrn einerseits und dem städtischen Gesetzgebungsträger. Diesen Kompetenzkonflikt kann ich aus meiner Quellenlage bestätigen. und zwar für einen wichtigen Bereich, für den Bereich der Polizeigesetzgebung. Bei der Polizeigesetzgebung sagt die Stadt, wieso kommst du eigentlich dazu, ohne unsere landständische Mitwirkung Polizeigesetze zu erlassen. Da kommt es zu einem echten Konflikt. Der wird nicht ausgetragen vor Gericht, sondern ist eine Frage der Macht. Wird einfach vom Landesherrn usurpiert, schlicht aus. Janssen, darf ich drei Punkte ansprechen. Zunächst mal zeigt doch die kleine Städtelandschaft die Vielfalt der Existenz der Einungen, der Statuten. Und ich meine, die vielfältig in unserer Forschungslage oder in unserer Wissenschaftslage zugreifenden Vorstellungen vom Idealtypus dieses Statutarrechts ist nun endgültig ad acta gelegt. Die Existenz ist real, ist keine Frage. Das Statutarrecht ist da. Es zeigt meines Wissens Ihr Gutachten. Das ist ein einmaliger Fund, meine ich. Von dem so etwas Ähnliches habe ich noch nie gehört. Zeigt, wie schwer es natürlich ist, im Laufe der Zeit dieses Statutarrecht zu begründen. Und dieses Statutarrecht ist einfach, Sie sagen Gewohnheitsrecht, ich würde es vielleicht spitzer sagen, originäre Kompetenz der Stadt. Die zu begründen, eine originäre Kompetenz zu begründen, und die noch aus dem römischen Recht, ist natürlich so gut wie unmöglich. Zum Zweiten meine ich, als Sie ansprachen, die Durchsetzung der Statuten, bei der ein Konflikt auftritt zwischen Bürger und Rat, ist nicht mit dem Rechtscharakter der Statuten zu erklären, sondern ist so ähnlich, vielleicht wie Herr Schlosser das auf anderer Ebene eben gesagt hat, zu erklären, mit dem politischen Einfluss innerhalb der Stadt zwischen den Gruppen. Also der Rat, sagen Sie, kann Statuten erlassen, es kann auch die Bürgerversammlung, auch die Bürger können Statuten erlassen. Wenn die jetzt nicht befolgt werden, die Statuten, hat es meines Erachtens überhaupt nichts zu tun mit dem Rechtscharakter dieses Rechtssatzes als Statut, sondern alleine mit der Frage der innerstädtischen Kompetenz. Ist der Rat denn genügend kompetent den Bürgern gegenüber, also leisten die einen Eid oder verweigern die den, die Satzung durchzusetzen, oder sagen die Bürger, wie es vielleicht mehr am Anfang der Städteentwicklung zu sehen ist, wir also haben die Kompetenz, Statuten zu erlassen. Also ein rein innerstädtischer Konflikt, der nichts zu tun hat mit dem Rechtscharakter der Satzung an sich. Und schließlich ein Punkt, bei dem ich fast den Spieß mal umdrehen möchte, gegen die Auffassung immer in herrschenden Lehrbüchern so nachzulesen ist, die Kompetenz des Herrn. Also dieses Statutarrecht, gehört es zur Kompetenz des Herrn? Ich meine, dass man umgekehrt sagen muss, er hat allein die Jurisdiktio aus. Mehr hat er nicht als Stadtherr. Einmal haben sie den Satz auch so geprägt. Er hat allein die Gerichtsgewalt. Das heißt, fragt man jetzt, welche Kompetenz hat er denn bezüglich des Statutarrechts, muss man sagen. Er hat, was die Gesetzgebungskompetenz überhaupt betrifft, allein die Gesetzgebungskompetenz als Annex zur Gerichtsgewalt. Und nur insoweit und nicht mehr. Also die Potestas Legislatoria erwächst eben mehr und zunehmend im Laufe der Landesherrschaft. Also Absolutismus oder wie Herr Willeweiden seinen Arbeiten, Mohnhaupt, die Potestas Legislatoria entsteht natürlich im Laufe der Zeit, wächst ihm an für sein Territorium und somit auch mehr als eigene Kompetenz. Grundsätzlich im Ausgangspunkt ist die Kompetenz statutarisch zu erlassen aus der Sicht des Herrn allein ein Annex und ausschließlich ein Annex der Gerichtsgewalt. Insoweit natürlich ist es sehr konfliktträchtig. Und ich meine, das ist der Ausgangspunkt. Und möglicherweise in dem Gutachten wird auch darauf reflektiert, das habe ich nicht so genau gesehen, aber auf die Gerichtsgewalt. Aber die Gerichtsgewalt eben, meint die Jurisdiktio, und was damit unmittelbar zusammenhängt. Es gibt zum Beispiel über den, ja, nehmen wir einen anderen Fall, Totschlag oder so, ja auch keine eigenen Regeln des Herrn. Es folgt allein aus der Jurisdiktio. Und wenn er also da eingreift in die originäre Kompetenz der Stadt, dann hat es nur daraus zu folgen. Wenn seine Kompetenz zunimmt im Laufe der Zeit, ist es diese Entwicklung, die Sie aufzeigen, die Stadt, die Autonomie, die wird immer enger, der Landesherr in seiner Kompetenz nimmt zu, ist keine Frage. Die wird allmählich dann zurückgedrängt. Aber ich meine, letztlich korrekt gesehen ist die Statutarkompetenz allein ausschließlich ein originäres Anliegen der Stadt. Und der Herr hat nichts anderes, als die Jurisdiktio in der Stadt wahrzunehmen. Schönen Dank. Das Problem des Statutarrechts als originär mit der Konstituierung der Bürgergemeinde gegeben, würde ich zustimmen, aber wird bereits durch den den Stadtherrn dadurch in Frage gestellt, dass er dies Statutarrecht zum Gegenstand der Privilegierung macht. In dem Augenblick, wo der Landesherr sozusagen per Privileg, und das klang ja gestern auch an, der Stadt das Recht erteilt, Statuten zu erlassen, ist es schon kein originäres Recht mehr, sondern sozusagen abgeleitet aus seiner Gewalt her. Das wäre zum Ersten. Dann das Problem des Ratsgebotes, dass da natürlich innerstädtische Auseinandersetzungen eine Rolle spielen, glaube ich, kann man annehmen. Es ist allerdings, glaube ich, doch ein Unterschied, ob ein Statut auf einer Bürgerversammlung erlassen wird, als echte Willkür, wo sozusagen die Adressaten sich bereits sozusagen bereit erklärt haben, es zu befolgen, oder ob es sozusagen in irgendeiner Form einer Ursprache, wo gestern die Rede war, oder einer Morgensprache, wie es in Köln heißt, einfach verkündet wird, wie ein Gesetz. Nicht? Hier werden die sozusagen bei dem Zustandekommen, dem ersten Falle, sind die Probleme werden vielleicht schon ausgeräumt bei der Genesis des Gesetzes, die denn hinterher, also nach dem Erlass, sich stellen könnten. Und dann also zur Gerichtsgewalt. Ich glaube, dass sowohl im deutschen Recht wie im römischen Recht, oder bei den Glossatoren zumindest, die Gerichtsgewalt oder der Besitz der Gerichtsgewalt als Voraussetzung betrachtet wird, also Gesetze zu erlassen. Ich meine, im deutschrechtlichen Bereich sind mit der Gerichtsgewalt, also das Recht auf Gebot und Verbot, verbunden. Ich habe einiges da anklingen lassen, einige Zitate. Was man immer da konkret drunter verstehen mag, und bei den Glossatoren steht, ist ja nun ganz eindeutig sozusagen die Befugnis der Gesetzgebung doch an die Gerichtsgewalt gebunden. Allein die Definition, dass das Gesetz eben als ein allgemeines Urteil eben definiert ist. Nicht? Das vielleicht dazu. Ja, ich habe eine Frage, die sich nicht direkt anschließt, sondern eigentlich etwas vorgreift. Und zwar hatten Sie ja ausgeführt, dass zum Beispiel in Wesel die Vereinbarung als Plebiszit, also über die Bestätigung der Bürgerversammlung, eigentlich noch ein stärkeres Gewicht hatten, als die nur vom Magistrat verordnet worden sind. Ich habe mal die Frage, ob Ihnen in Ihren untersuchten Städten der Fall untergekommen ist, dass quasi aus der Bürgerschaft heraus sich Sondergremien gebildet haben, die bei der Verfassung von Statuten mitgewirkt haben, wie man das ja zum Beispiel bei anderen innerstädtischen Konflikten erlebt, dass sich Ausschüsse bilden. Das heißt also eine direkte Beteiligung der Bürgerschaft über die Bestätigung dessen, was vom Magistrat vorgelegt wird, hinaus. Also vielleicht darf ich ganz kurz darauf antworten, das nicht. Also die Kompetenz, Statuten zu erlassen, ist, wenn sie nicht sozusagen auf die Bürgerversammlung beschränkt bleibt oder wenigstens partiell beschränkt bleibt, durchaus den Leuten überlassen, das heißt da den Geschworenen, das heißt den städtischen Amtsträgern, die einen Amtseid abgeleistet haben. Nicht? Herr Schlosser, wollten Sie direkt dazu? Sono moltissimi grossi problemi, fra cui questo che mi sembra molto bello del concetto di Verdictum e di questo, come dire, passaggio da una opposizione estetica a una opposizione standish, che mi sembra una cosa chiave anche in una storia comparata. Ecco, questo sì, per esempio in Inghilterra secondo me questo è un filo molto chiaro e che parte prima che in Germania ed è... Ecco, ma insomma faccio una domanda molto precisa chiedendo l'aiuto di Schiera perché è anche un problema di traduzione, cioè se non ho capito male il professor Janssen a un certo punto ha detto in questo momento del XV secolo in cui in sostanza si assiste a una riorganizzazione dello Stato territoriale, non è con la Gesetzgebung che il principe riesce ad ottenere i migliori risultati, no? Credo di avere capito una frase di questo genere, una sottovalutazione della Gesetzgebung come strumento politico di riorganizzazione del territorio. È stato detto così? E allora chiedo, allora quali sono gli strumenti di azione del principe per arrivare a questo, ecco, non so se ho capito bene, mi rendo conto che la domanda forse è grossa, ma volevo avere... Se... Das, so würde ich das nicht sagen. Die Gesetzgebung ist sicherlich das Instrument, mit dem die Fürsten des ausgehenden 15. und im 16. Jahrhundert jene Maßnahmen durchführen, die sozusagen auf eine Neuformung oder erst eine Durchformung des Staates ausgehen. Allerdings muss man dabei sagen, dass die Gesetzgebung nur greifen könnte, weil vorher ein relativ differenzierter Verwaltungsapparat also aufgebaut worden war. Die Gesetze, die sich an die Untertanen adressierten, wurden sozusagen in ihrer Akzeptanz und in ihrer Durchführung überwacht durch eine fürstliche Administration, die dazu auch in der Lage war. Und ein Teil der Gesetze, oder nicht umsonst, richtet sich ein Teil der Gesetze ja nicht unmittelbar an die Untertanen, sondern eben an die herrschaftlichen Verwaltungsträger, wie Herr Willoweit also gesagt hat. Die Gesetzgebung ist sozusagen das Instrument dieser Umgestaltung, aber es setzt voraus, dass eine Verwaltung, eine relativ leistungsfähige Verwaltung aufgebaut worden war, und das ist im Jahrhundert vorher geschehen, im 14. Jahrhundert im Wesentlichen. Und dann setzt denn im 15. Jahrhundert sozusagen die Gesetzgebung ein, die von diesem Korpus des Verwaltungsapparates den Gebrauch macht entsprechend. Io anch'io chiedo l'aiuto di Schiera perché tra l'altro sono passata io stessa attraverso la sua traduzione e quindi non so se veramente ho capito cosa ha detto il professor Janssen. Ecco, io volevo chiedere che cosa significa concretamente la capacità del principe di omologare, ha detto Schiera, le condizioni giuridiche tra città e campagna. Perché è possibile che qualcosa del genere tenda ad avvenire anche in Italia, forse più tardi, tra 4 e 500 che prima. Però non so assolutamente se si tratta della stessa cosa e mi chiedo per di più che cosa significa omologazione, in che rapporto sta l'omologazione delle condizioni giuridiche tra città e campagna con il passaggio da una stettice condizione a una stendice, che non è esattamente una condizione di omologazione giuridica. Dieser Angleichungsprozess, von dem ich gesprochen habe, ist im eigentlichen Sinne nicht hergestellt, sondern er hat sich sozusagen aus der sozialökonomischen Entwicklung ergeben. Wenn man bedenkt, dass gerade in diesem Bereich, von dem gesprochen worden ist, ein Gutteil sozusagen der Gewerbe und des Handels sich von der Stadt auf das Land verlagert, nicht, beraubt die Städte sozusagen ihrer exzeptionellen wirtschaftlichen Position. Und es stellen sich dann auf dem Lande ganz automatisch damit Regelungsbedürfnisse ein, die vorher nur in der Stadt bestanden haben. Der Landesherr wird deshalb die Verhältnisse oder musste das Bedürfnis spüren, die Verhältnisse anzugleichen. Und er konnte das ohne weiteres oder es ohne weiteres will ich nicht sagen, aber er konnte es ohne Schwierigkeiten, weil die Städte in die landesherrliche administrative Organisation von vornherein eingefügt blieben. Sie waren nicht hinausgenommen. In den Gebieten am Niederrhein wurde der städtische Hochrichter stets vom Landesherrn eingesetzt. Es gab darüber Vereinbarungen, ob er ein Bürger sein sollte oder kein Bürger sein durfte. Entscheidend war aber, der Landesherr setzte ihn ein und war sofern in der Stadt stets präsent. Er schaffte diese Angleichung in der Tat dadurch, dass er denn sozusagen bei der Gerichtsorganisation die Städte eben nicht aussparte. Die ländlichen und städtischen Gerichte wurden also, wenn man so will, gleich geschaltet. Denn das hat er im 15. Jahrhundert durchweg erreicht, sowohl in Köln als in Kleve. Das zum Prozess der Angleichung. Dann zur Frage von der städtischen Haltung der Städte. Die Städte selbst haben sich ja denn ständisch zusammengeschlossen, um sozusagen in unserem Gebiet zusammen mit dem Adel, dem Landesherrn, gegenübertreten zu können mit ihren Forderungen. Aber dieser Zusammenschluss der Städte besagt ja bereits, dass sie selbst sich untereinander abstimmen mussten, sich selbst zunächst mal untereinander in ihren Interessen angleichen. Und in dem Augenblick, wo die Städte sich untereinander zunächst mal angleichen mussten, mussten sie ja auf bestimmten Gebieten auf ihre Autonomie bereits verzichten. Das war das Entscheidende. Und insofern konnte der Landesherr denn sozusagen mit einem bereits, wenn man so will, also angeglichenen Korpus verhandeln. Prozess, danke schön. Ich muss jetzt aber die Diskussion beenden. Ich darf zum Schluss selbst fast nichts sagen, nur auf zwei Punkte möchte ich doch im Interesse des Gesamtthemas hinweisen. Der eine Punkt, auf den schon Herr Spieß hinwies, hier haben wir in der Tat nun praktische Beispiele dafür, wie hoch differenziert das Normensystem in den deutschen Städten ist. Also den Einwendungen von Herrn Ebel, der nun damit leider nicht konfrontiert ist, zum Trotz. Nicht? Es ist hoch differenziert und die verschiedenen Normenschichten haben ganz verschiedene Funktionen. Das ist deutlich geworden. Und der zweite Punkt, auf den ich noch hinweisen wollte, wie groß die Bedeutung des gelehrten Rechts, des Jus Commune in Dietro ist, nicht? Im Hintergrunde. Das ist auch klar. Das zeigt das Gespräch zwischen Herrn Spieß und Herrn Janssen. Ich selbst möchte nur noch auf Folgendes hinweisen. Diese Aktivitäten in Kleve, die setzen ein nach 1417, nach der Erhebung der Grafschaft zum Herzogtum. Und dafür gibt es weitere Beispiele. Es gibt mehrere Territorien, die in Deutschland im 15. Jahrhundert von Grafschaften zu Herzogtümern erhoben und damit Fürstentümer wurden. Und die Landesherren wurden Principes. Und damit passte alles, was bei Bartholus steht, wunderbar auf diese Herren. Und ich glaube, das spielt eine große Rolle. Dankeschön. Und nun gleich Herrn Schlosser. Nochmal schönen Dank für Ihr schönes Referat. Applaus